Dialoge Seite 275, Montesquieu. Immerhin hat es absolute Herrscher gegeben, die es sich angelegen sein ließen, gute Gesetze zu geben, die Moral zu verbessern, Bescheidenheit und Anstand einzuführen. Dialoge Seite 276, Machiavell. Ich werde dem Unternehmungsgeist einen ungeheuren Aufschwung verleihen. Mein Reich wird das Reich der Geschäfte sein. Ich werde die Spekulation auf neue, bisher unbekannte Wege leiten. Ich werde eine Reihe von Gewerben von der behördlichen Regelung befreien. Die Metzger, die Bäcker und die Theaterunternehmer werden frei werden. Dialoge Seite 277. Ich werde mich unablässig mit der Lage des Volkes beschäftigen. Meine Regierung wird ihm Arbeit verschaffen.